haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Kochbuchkiller. Buchhandlungen sind keine Orte, an denen man mich oft antrifft. Wenn aber ein Auftrag winkt, gebe ich mich belesen. Frau Günther empfing mich mit sorgenvollem Blick. Seit Wochen treiben Sie Ihr Unwesen. Wir hatten gehofft, dass es nur ein schlechter Scherz ist. Aber mittlerweile sieht es so aus, als ob es Ihnen ernst ist. Da drüben, sehen Sie. Das sind Bücher. Die Covers wurden zerschnitten. Wahrscheinlich benutzen Sie ein Teppichmesser. Jemand zerschneidet die Buchumschläge. Über 2 Dutzend haben wir gestern entdeckt. Und von den anderen Buchhändlern hören wir ähnliche Geschichten. Werden immer die gleichen Bücher zerstört? Ausschließlich Kochbücher. Jemand hat etwas gegen Kochbücher. Sie nennen sich die Kochbuchkiller. Sie hinterließen eine Karte, auf der gedruckt ist: Die Kochbuchkiller waren da. Ist das eine terroristische Vereinigung? Sie sind seit einigen Wochen aktiv. Ich habe einen Verdacht. Nur zu. Ich werde mit dem Verdächtigen reden. Christoph Mauchli. Er hat den Buchhändlern in der Stadt vor einem halben Jahr eine Mail geschickt und sie aufgefordert, alle Kochbücher aus dem Sortiment zu nehmen. Hat er das auch begründet? Nein. Ich denke, dass er ein psychisches Problem hat. Kennen Sie ihn? Er ist einmal im Lokalfernsehen aufgetreten und hat gegen die unsägliche Kochkultur gewettert. Ihre Mitarbeiter hätten ihn erkannt, wenn er die Buchhandlung betreten hätte. Ja, davon gehe ich aus. Aber er könnte diese Gruppe gegründet haben. Ha. Die Kochbuchkiller. Bringen Sie diese Leute zur Vernunft. Wir möchten das still und leise regeln. Wenn das publik wird, werden die Leute Buchhandlungen meiden. Das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Es hörte sich nach einem einfachen Auftrag an. Christoph Mauchli wohnte am Stadtrand in einem imposanten Haus. Es gibt Reihenhäuser, freistehende Einfamilienhäuser und es gibt Villen. Das Haus von Mauchli gehörte in die Kategorie kleine Schlösser. Beeindruckend, nicht wahr? Das Haus ist seit über 400 Jahren im Familienbesitz. Aber nach mir geht das zu Ende. Sie werden das Haus verkaufen. Ich nicht, aber meine Erben. Das Haus kostet ein Vermögen im Unterhalt. Es gibt ständig etwas zu reparieren oder sanieren. Niemand will sich das heutzutage noch antun. Ich könnte mir das gut vorstellen, aber ich müsste in der Euro-Millions-Lotterie einen Haupttreffer landen. Es lohnt sich nicht. Wozu 16 Zimmer? In einigen habe ich mich in den vergangenen Monaten nie aufgehalten. Es ist eine riesige Verschwendung. Aber ich genieße es. Wo befindet sich die Küche? Ich verstehe, Sie möchten zum Thema kommen. Sie mögen keine Kochbücher. Ich hasse sie. Es begann mit meiner ersten Freundin. Jeder kann kochen, sagte sie. Ich will aber nicht kochen, sagte ich. Ich bringe es dir bei, sagte sie. Ich floh schnell, weit. Aber man kommt in Küche nicht. Sie sind überall. Ich koche auch nicht und die Köche sind mir egal. Zeitungen, Zeitschriften, TV, alle wollen aus uns Köche machen. Ich plädiere seit Jahren dafür, dass Kochen im Privathaushalt nichts verloren hat. Und deshalb zerstören Sie Kochbücher? Ich zerstöre gar nichts. Vielleicht geht einer Ihrer Jünger zu weit. Ich habe keine Jünger. Nur Menschen, die sich Sorgen machen. Und deshalb Bücher aufschlitzen. Wovon reden Sie? Sie sollten gestehen, damit wir das hinter uns bringen können. Ich gestehe gar nichts. Gibt es Menschen, die Ihnen nacheifern? Köbi Hunger. Er sieht sich als meinen legitimen Nachfolger. Ich bin anderer Meinung. Könnte er derjenige sein, der Kochbücher zerstört? Ich traue ihm einiges zu. Er ist ein Fanatiker. Ich werde mit ihm reden. Er tarnt sich als netter Mensch. Das machen viele. Wir sind von lauter netten Menschen umgeben, die uns am liebsten tot sehen würden. Oder kochend. Sie kochen vor Wut. Das ist ungesund. Das ist mein Charakter. Ich war schon immer so. Cholerisch. Ich kann aber auch ganz ruhig sein, wenn ich eine Fertigpizza esse. Oder Ravioli aus der Dose. Die sind ein Kulturgut. Köbi Hunger lebte in einer bescheidenen Zweizimmerwohnung. Er empfing mich nach seinem Feierabend. Er zeigte mir seine Küche, die genauso aussah wie unzählige andere Küchen. So, hier wird nur aufgewärmt, erhitzt und fertig gebacken. Mich interessieren Ihre Kochbücher. Machen Sie sich über mich lustig? Sie besitzen kein einziges. Auch keines, das Sie heimlich unter der Bettdecke durchblättern. Na, wer unterstellt mir denn so etwas? Niemand. Ich wollte Sie nur ein wenig provozieren. Na, das ist Ihnen gelungen. Für welche Zeitschrift arbeiten Sie? Für keine. Ich bin Privatdetektiv. Sie haben mich am Telefon angelogen. Ich möchte, dass Sie damit aufhören, Kochbücher zu zerstören. Also, ich fasse kein Kochbuch an, aus Prinzip. Dann sind Sie nicht der Kochbuchkiller. Von wovon reden Sie? Von einer Person oder einer Gruppe, die in Buchläden die Buchumschläge von Kochbüchern zerschneidet. Ach, das geschieht tatsächlich? Tun Sie nicht so scheinheilig. Ich habe vor 2 Jahren eine Kolumne über den Kochbuchwahn geschrieben. Glücklicherweise werden Kochbücher ja vor allem angeschaut. Nur wenige kochen tatsächlich die Rezepte nach. Dieser ganze Hobby-Koch-Wahnsinn geht mir fürchterlich auf die Nerven. Niemand braucht heutzutage zu kochen. Man geht in ein Restaurant, bestellt etwas online oder wärmt etwas auf. So geht das. Das ist mein Spruch. Dann sind wir uns ja einig. Kennen Sie die Person, die in Buchhandlungen Kochbücher aufschlitzt? Kochbücher aufschlitzen? Ja. Das ist doch wunderbar. Also meine Sympathie hat dieser Mensch. Hunger war schwer zu durchschauen. Vor allem aber war er klug genug, so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu sagen. Damit hätte er auch in der Regierung sitzen können. Als ich die Buchhandlung meiner Klientin betrat, sah ich sofort, dass etwas Schreckliches geschehen war. Es ist entsetzlich. Hat jemand den gesammelten Jamie Oliver aufgeschlitzt? Viel schlimmer. Yaro Gilgen ist ermordet worden. Der Name sagt mir gar nichts. Er war der neue Kochbuchstar. Er hat alles unter einen Hut gebracht. Fusion, regional, saisonal, vegan und nachhaltig. Und er sah ganz toll aus. Das klingt phänomenal, aber es sagt mir immer noch nichts. Bestseller. Das sind Bücher, die sich von alleine verkaufen. Aber wenn er tot ist, verkaufen sie sich noch besser. Ja, aber es ist trotzdem schrecklich. Gibt es ein Bekennerschreiben der Kochbuchkeller? In den Nachrichten wurde nichts erwähnt. Aber der Zusammenhang ist offensichtlich. Wenn Sie den Kochbuchkiller finden, finden Sie auch den Gildenkiller. Da bin ich mir nicht so sicher. Haben Sie etwas herausgefunden? Es gibt anscheinend eine Menge Leute, die es nicht mögen, wenn man sie zu Hobbyköchen erziehen möchte. Aber das ist doch großartig. Mein Mann hat vor 10 Jahren mit Kochen begonnen und er kocht heute besser als die Köche in den meisten Restaurants. Der Kochbuchkiller will nicht kochen, er hasst es und er hasst alle, die ihn dazu überreden möchten. Aber weshalb tötet er unschuldige Bücher? Er hat einen Menschen getötet, kein Buch. Ja, das auch. Mir aber gehen die Bücher und der Mensch nahe. Warum tut er das? Ich will eine Antwort. Verdienen Sie mit dem Verkauf von Büchern genug, um mich bezahlen zu können? Nein. Aber mein Mann arbeitet als Lehrer. Und er schreibt seit 16 Jahren an seinem großartigen Roman. Dabei sollte er ein Kochbuch schreiben. Sie forderte mich auf, weiter zu suchen, da sie davon überzeugt war, dass der Kochbuchautor von der gleichen Person oder Gruppe ermordet worden war, die auch die unschuldigen Kochbücher auf dem Gewissen hatte. Aus den Nachrichten erfuhr ich, dass Yaro Gilgen mit ziemlicher Sicherheit ermordet wurde, während ich bei Köbi Hunger war, aber nachdem ich Christoph Mauchli besucht hatte. Deshalb besuchte ich ihn noch einmal in seinem noblen Quartier. Ich weiß nicht, was das soll. Täglich sterben Menschen, über die nichts berichtet wird, aber über diesen Kochbuchautor wird stundenlang berichtet. Weil der Mann berühmt war und weil er ermordet wurde. Yaro Gilgen war vor allem berühmt, weil er gut aussah. Die Frauen flogen auf ihn. Denen war es egal, was in seinen Rezepten drinsteht. Die schmolzen dahin, wenn er in einer Talkshow über Beilagen redete. Sie scheinen ihn nicht gemocht zu haben. Ich mag niemanden, der Kochbücher schreibt oder veröffentlicht. Mit anderen Worten, Sie hatten ein Motiv. Klar, habe ich ein Motiv. Aber ich töte doch nicht Kochbuchautoren. Wo würde das hinführen? Ich hätte nichts anderes mehr zu tun. Nein, So etwas wäre unter meiner Würde. Es gibt eine zeitliche Übereinstimmung mit der Aktion der Kochbuchkiller und dem Tod von Gilgen. Wie gesagt, bis Sie hier auftauchten, hatte ich keine Ahnung von Kochbuchkillern. Hat sich vielleicht kürzlich jemand bei Ihnen gemeldet und Ihnen erzählt, wie großartig er Sie findet? Das geschieht mir dauernd. Das bezweifle ich. Doch, doch, doch. Sie würden staunen. Vor allem Männer. Sie haben keine Lust, kochen zu lernen. Vielen ist auch dieses Grilltheater ein Gräuel. Früher hat man ein Stück Fleisch auf einem Grill gebraten. Jetzt macht man daraus eine Kunst wie beim Kochen. Es ist grauenhaft. Der Grill war einst für uns Männer, die nicht kochen wollten und konnten. Ich suche nach einem Fanatiker, eher jung, durchaus gebildet. Fällt Ihnen dazu ein Name ein? Vielleicht Fabian Schanz. Er mailte mir einige Ideen. Eine davon war an sich genial, nämlich Kochbücher auf dem Grill zu grillieren. Aber so etwas kann man nicht machen, denn das ist zu nahe am Bücher verbrennen und das ist geschichtlich belastet. Aber gut, ist die Idee schon. Ja, Chance hat etwas Fanatisches. Er griff zu seinem Handy und zeigte mir die E-Mail, die ihm Chance geschickt hatte. Mir fielen vor allem die vielen Ausrufezeichen auf. Es war nicht schwierig, ihn ausfindig zu machen. Aber es dauerte eine Weile, bis ich ihn zu Hause erreichte. Er hatte keine Lust, mit mir zu reden. Deshalb wartete ich unten an der Haustüre und klingelte im Abstand von 5 Minuten. Nach 20 Minuten gab er auf. In seiner Wohnung roch es nach Döner und anderen Fettrückständen. Was will ein Privatdetektiv von mir? Ist es wegen der Versicherung? Sie haben einen Schadenfall gemeldet. Ich habe das Handy meiner Freundin in die Badewanne fallen lassen. Die Versicherung glaubt mir nicht. Dabei ist es erst das dritte Handy, das ich ihr kaputt gemacht habe. Ich arbeite nicht für die Versicherung, aber vielleicht sollten Sie es das nächste Mal mit etwas anderem versuchen. 3-mal Handy fällt auf. Was kann ich denn dafür, dass ich so nervös bin, wenn ich mit ihr zusammen bin? Sie soll ja auch nicht merken, dass ich ihre Nachrichten lese. Heutzutage beginnen fast alle Seitensprünge mit Textnachrichten. Das habe ich gelesen. Haben Sie auch gelesen, dass Jaro Gilgen ermordet wurde? Wer ist das? Ein bekannter Kochbuchautor. Ich mag keine Kochbücher. Meine Freundin hat mir eines geschenkt. Ich habe sogar ein Rezept nachgekocht, aber es schmeckte nicht. Da stand, reichlich Pfeffer darüber geben. Aber was heißt reichlich? Können die nicht einfach schreiben, 1 oder 2 Esslöffel? Sie sollten sich vom Herd fernhalten. Das sage ich doch. Auch meine Freundin braucht nicht zu kochen. Gibt doch genug Food überall. Aber meine Freundin sagt, da hat es überall Es drin. Na und, wenn es schmeckt, ist es für mich okay. Was machen die ein Theater wegen diesen Es? Sie haben Herrn Mauchli vorgeschlagen, dass man alle Kochbücher grillieren sollte. Das ist sehr gut. Sie sagen grillieren, denn das ist schweizerisch. Überall steht jetzt schon grillen. Aber das machen ja nur die Deutschen. Ja, das ist doch eine tolle Idee. Ich habe ihm auch geschrieben, dass man die Kochbücher einfrieren sollte. Oder die Umschläge aufschlitzen. Auch nicht schlecht. Hey, wir könnten uns zusammentun. Meine Freundin macht auch mit. Sie sagt, ein gemeinsames Hobby verbindet. Ich suche nach den Leuten, die Kochbücher zerstören. Ach so. Ja. Sie arbeiten für die Kochbuchlobby? Dann sage ich jetzt nichts mehr. Außer Sie sagen der Versicherung, dass Sie gesehen haben, wie ich aus Versehen das Handy meiner Freundin in die Badewanne fallen ließ. Ich hatte keine Lust, ihm diesen Gefallen zu tun. In meinem Büro schaute ich mir einen Bericht über Jaro Gilgen an. Darin erzählte eine traurige und sehr aparte Frau, dass sie gemeinsam noch ganz viele Projekte hatten. Ich notierte mir den Namen und auch den Verlag, den sie erwähnte. Es stellte sich heraus, dass sie die Verlegerin war. Ich besuchte sie in ihrem Verlag. Die Kochbuchkiller? Das ist nicht Ihr Ernst. So etwas gibt es? Wer auch immer sich so nennt, er macht genau das. Kochbücher killen. Das ist originell, aber auch ziemlich gestört. Deshalb bin ich hier. Was genau ist mit Jaro Gilgen geschehen? Er ist erstochen worden. Die Polizei glaubt, dass es einen Streit gegeben hat. Vielleicht wurde er überfallen. Jaro war ein sehr geiziger Mensch. Er hätte nie freiwillig Geld herausgerückt. Die Polizei denkt, dass ihm das zum Verhängnis geworden ist. Sind Sie nur seine Verlegerin oder sind Sie auch eine trauernde Witwe? Wir waren nicht verheiratet. Aber wir waren ein Paar. Aber nur privat. In der Öffentlichkeit war ich seine Förderin und Verlegerin. Ich habe Jaro entdeckt. Hat er für Sie gekocht? Nein, er war kein besonders guter Koch. Aber er hatte Ausstrahlung. Wenn man ein Kochbuch veröffentlicht, sind die Rezepte nicht entscheidend. Es gibt da nur wenig wirklich Originelles, außer vielleicht die mega komplizierten Rezepte der Sterneköche. Sonst aber bedienen sich alle in Italien, Japan, Südamerika oder wo auch immer. Jaro verstand es, Begeisterung zu wecken. Vor allem beim weiblichen Publikum? Nicht nur. Er erhielt auch Liebesbriefe von Männern. Und Sie haben ihn gemanagt? Das kann man so sagen. Als wir uns kennenlernten, war er ein sehr gut aussehender junger Mann, der gut reden konnte, aber nichts gelernt hatte. Für Sie ist sein Tod ein Totalverlust. Wie können Sie nur so über meinen geliebten Jaro reden? Es ist doch so. Ohne ihn verkaufen Sie keine Kochbücher mehr. Im Moment kommen wir mit Drucken kaum nach. Aber klar, in einem halben Jahr ist das vorbei. Hat Jaro Gilgen neben Liebeserklärungen auch Morddrohungen erhalten? Nicht direkt, aber Hassmails gab es schon. Aber das ist heutzutage leider ganz normal. Wer in der Öffentlichkeit steht, wird beschimpft. Und wer sehr erfolgreich ist, erst recht. Haben Sie diese Hassmails gesammelt? Wozu? Es gibt doch alles anonym. Ich habe das alles gelöscht. Jaro hat diese Mails nie zu Gesicht bekommen. Ich habe ihm nur die positiven Mails weitergeleitet. Er lebte in einer rosaroten Glocke. Ich habe ihn abgeschirmt. Das ist alles. Aber einer seiner Hater ist trotzdem zu ihm durchgedrungen. Das glaube ich nicht. Es war ein Überfall. Das glaubt auch die Polizei. Er wollte sein Geld und seine Karten nicht herausrücken. Da hat einer zugestochen. Tränen kullerten über ihre Backe. Ich erhielt eine Textnachricht meiner Klientin, die sich erkundigte, ob ich wohlauf sei. Ich entschloss mich, dem Buchladen kurz vor Ladenschluss einen Besuch abzustatten. Wir haben über 50 Kochbücher von Jaro Gilgen innerhalb 4 Stunden verkauft. Gratuliere! Haben Sie mich deswegen kommen lassen? Nein, wir haben Vorkehrungen getroffen. Von den Kochbüchern wird jeweils nur noch ein Leseexemplar ausgestellt. So. Da Sie den Kochbuchkiller nicht überführen konnten, möchten wir Ihnen einen Gutschein über 100 Franken ausstellen, anstelle eines Honorars. Das war nicht so abgemacht. Sie haben dank dem Tod von Jaro Gilgen eine Menge eingenommen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich erwarte trotzdem ein angemessenes Honorar. Unter 500 geht gar nichts. Ich werde das mit den anderen Geschäftsleitungsmitgliedern besprechen. Es kann sein, dass wir wegen Ihnen auf eine Lesung verzichten müssen. Sie haben mich engagiert, schon vergessen. Die Situation hat sich grundlegend verändert. Kochbücher sind in aller Munde. Ich glaube kaum, dass sich die Kochbuchkiller jetzt noch in die Buchhandlungen getrauen. Trotzdem möchten Sie, dass ich weiter ermittle. Die Unsicherheit bleibt. Sobald es wieder ruhiger wird, schlagen diese Leute erneut zu. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaltete den Fernseher ein. Wie vermutet, war Jaro Gilgen auf allen heimischen Kanälen präsent. In Talkshows, in Kochshows und in Porträts. Der Mann sah tatsächlich gut aus. Nur was nutzte ihm das jetzt noch? Köbi Hunger war sichtlich nervös, als ich ihn erneut besuchte. Er kratzte sich ständig am Hals und wippte mit den Füßen. Ich schaute ihm eine Weile fasziniert zu, ehe ich ihm eine kleine, aber feine Lüge präsentierte. Also was für DNA-Spuren? Wir sind doch nicht in einem dieser Fernsehkrimis. Da fassen Sie ständig von DNA-Spuren. Wenn man Handschuhe benutzt, gibt es keine DNA-Spuren. Sie haben Handschuhe benutzt, als Sie die Bücher zerschnitten. Ich habe keine Bücher zerschnitten. Was ist mit dem Mord an Jaro Gilgen? Ja, was soll damit sein? Ich habe ihn nicht getötet. Aber Sie könnten jemanden damit beauftragt haben. Hab ich nicht. Jetzt reicht es. Die Polizei hat mich nicht befragt, nur Sie belästigen mich mit irrelevanten Fragen. Die Polizei tappt mit verbundenen Augen im Dunkeln nach einem Strohhalm. Ich hingegen ermittle. Ja. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber lassen Sie mich in Ruhe. Die Polizei wird früher oder später auch Sie ins Visier nehmen. Meine DNA können Sie nicht gefunden haben. Dann haben Sie nichts zu befürchten. Ach, es war vielleicht eine dumme Idee im Nachhinein, aber ich musste einfach etwas tun. Nur zu. Ich lausche Ihren Worten. Mein, Mein Sohn Julian, er hat seinen Job verloren und Mühe, einen neuen zu finden. Arbeitet er als Buchhändler? Nein, Isolierungen für Häuser. Sie haben ihm einen neuen Job vermittelt. Ich habe ihm gesagt, dass der Mensch eine Struktur benötigt. Einen Tagesablauf. Er hat nur noch geschlafen und gekifft. Das geht doch nicht. Da haben Sie ihm geraten, Kochbuchcover zu zerschneiden. Er benötigte eine Aufgabe. Etwas, womit er sich identifizieren konnte. Er ist mit Büchsenfood und Mikrowelle groß geworden. Ich habe ihm gesagt, dass Kochbücher böse sind, denn sie möchten uns umerziehen. Und das ist falsch. Jeder sollte frei sein und essen können, was er will. Das fand er cool. Deshalb ging er in Buchhandlungen und zerstörte Kochbücher. Ja, das ist ein Anfang. Jede Revolution begann mit einem Anfang. Hat Ihr Sohn ein Alibi für die Zeit, in der Jaro Gilgen getötet wurde? Er benötigt kein Alibi. Er hat es nicht getan. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Er wirkte überzeugend, aber ich kannte seinen Sohn noch nicht. Da sich dieser für 2 Wochen nach Island verabschiedet hatte, verzichtete ich auf ein Gespräch und fuhr zurück in mein Büro. Dort erhielt ich überraschend Besuch. Christoph Mauchli hatte mir einiges zu erzählen. Das, was ich Ihnen jetzt sage, muss unter uns bleiben. Kein Problem, kein Problem. Gegen ein entsprechendes Honorar bin ich verschwiegen wie ein Beichtvater. Ich habe nicht vor, Sie zu bezahlen. Dann rücken Sie einfach mit dem heraus, was Sie wissen. So einfach ist es nicht. Kennen Sie den Gusto-Konzern? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ein Großverlag aus England. Er produziert pro Jahr über 200 Kochbücher in verschiedenen Sprachen. Ich arbeite für ihn. Sie arbeiten für einen Kochbuchverlag? Ah, es hat sich so ergeben. Die Villa, in der ich lebe, ist wie ein Schlund, der das Geld nach unten zieht. Jetzt habe ich die Mitteilung erhalten, dass wir die Abwasserkanäle erneuern müssen. Das kostet mich eine 6-stellige Summe. Und es kommt jedes Jahr etwas dazu. Das ist der Grund, weshalb Sie für einen internationalen Kochbuchverlag arbeiten. Die Anfrage kam überraschend. Sie suchten explizit nach Nichtköchen wie mich. Sie wollten wissen, wie ich ticke und wie man aus mir vielleicht doch noch einen Koch machen könnte. Und seither verdienen Sie Ihr Geld bei der Gusto AG. Ich bin lediglich ein Informant, habe aber Zugriff zu internen Informationen. Was für Informationen? Die Gusto AG hat Jaro Gilgen ein sehr lukratives Angebot gemacht. Die Firma hat Gilgen abgeworben. So sieht das aus. Wie hat er darauf reagiert? Er hat das Angebot angenommen. Das ist mehr als nur ein Gerücht. Das sind Facts, nicht alternativ, sondern einfach nur Facts. Wie schätzen Sie Frau Pieren ein? Sie hätte alles verloren. Jaro Gilgen war der einzige Autor, der ihr Geld einbrachte. Das hört sich nach einem Mordmotiv an. Von mir haben Sie das nicht. Haben Sie Jaro Gilgen gekannt? Er wurde mir einmal bei einem Jahresabschlussfest vorgestellt. Ein fürchterlicher Mensch. Eitel, selbstverliebt und sehr attraktiv. Solche Leute sind erfolgreich, ohne etwas geleistet zu haben. Die Adresse des Verlages hatte ich in meinem Handy gespeichert. Frau Pieren wirkte diesmal alles andere als geschockt oder traurig. Sie managte ihren Verlag, als wäre überhaupt nichts geschehen. Die Bücher von Jaro Gilgen sind ausverkauft. Die nächste Auflage erscheint in 5 Tagen. In Ihrem Verlag oder bei der Gusto AG? Wovon reden Sie? Die Gusto AG hat sich die Rechte an Jaro Gilgen gesichert. Ach, das ist noch offen. Es gibt keine verifizierten Verträge. Sie tun alles, um Ihren Verlag zu retten. Mein Verlag läuft prächtig. Solange das Geschäft mit Jaro Gilgen läuft, danach läuft nichts mehr. Ich habe Jaro entdeckt. Ich werde auch den nächsten Star entdecken. Das ist schwierig, denn heute läuft alles über das Internet. Na und? Ich weiß, wie man etwas verkauft. Das ist entscheidend. Jaro Gilgen war Ihr Produkt. Was wollen Sie damit andeuten? Hat er Ihnen erzählt, dass er Sie verlassen wollte? Ach, was soll das? Wird das ein Verhör? Ich bin kein Polizist. Bis die herausfinden, wer Jaro Gilgen getötet hat, dauert es eine Weile. Aber Sie werden es herausfinden. Was wollen Sie von mir? Mir genügt ein Geständnis. Sie kennen mich mal. Ich kann auch warten, bis die Polizei Sie verhaftet. Niemand wird mich verhaften. Sie halten sich für extrem clever. In den Gefängnissen gibt es 2 Typen von Verbrechern. Die Deppen und jene, die sich für extrem clever hielten. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Meine Klientin zeigte sich hocherfreut darüber, dass ich den Kochbuchkiller ausfindig gemacht hatte. Sie hielt mir einen Stapel Bücher hin. Ich habe das Paket extra für Sie zusammengestellt. Lehrreich, unterhaltsam und auch mit Humor. Sie mögen doch Humor. Nur wenn er lustig ist. Humor ist immer lustig. Wenn Sie es sagen. Wird dieser Kochbuchkiller zur Verantwortung gezogen? Nur wenn Sie eine Strafanzeige machen. Ich habe mit den anderen Buchhändlern gesprochen. Wir verzichten auf eine Anzeige, wenn der junge Mann dafür je eine Woche in den Buchhandlungen arbeitet, in denen er Bücher zerstört hat. Wollen Sie sich das tatsächlich antun? Man muss jungen Menschen helfen, den richtigen Weg zu finden. Eine Buchhandlung ist genau der richtige Ort dafür. Sie strahlte und ich fuhr mit einem Plastiksack voller Bücher zurück in mein Büro. Es dauerte 2 Tage, bis in den Nachrichten gemeldet wurde, dass Frau Pieren als dringend tatverdächtig im Mordfall Gilgen verhaftet wurde. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Kochbuchkiller.